Abschnitt 15 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Achtes Kapitel. Seit jenem Morgen, an dem Miss Gwilt und ihre Schülerin einen Spaziergang im Garten des Parkhäuschens gemacht, waren 9 Tage vergangen und der 10. nahte sich dem Ende. Der Abend war umwölkt. Seit Sonnenuntergang waren Anzeichen am Himmel erschienen, aus denen der Volksglaube Regen prophezeit. Die Gesellschaftszimmer des Herrenhauses waren sämtlich leer und finster. Ellen war ausgegangen, um den Abend bei den Milroys zuzubringen, und Midwinter wartete seine Heimkehr ab. Nicht unter den Büchern im Bibliothekszimmer, wo er ihn gewöhnlich erwartete, sondern in dem kleinen Hinterstübchen, das Ellens Mutter während der letzten Zeit ihres Aufenthalts in Thorpe Ambrose bewohnt hatte. Nichts war aus dem Zimmer fortgenommen, wohl aber manches zu seinen sonstigen Geräten hinzugefügt worden, seit Midwinter es zuletzt gesehen hatte. Die Bücher, welche Mrs. Armadale hinterlassen, das Mobiliar, die alte Matte am Fußboden, die alte Tapete an den Wänden, alles war unangerührt geblieben. Noch immer stand die kleine Statue der Niobe auf ihrer Konsole und noch immer ging das lange Fenster auf den Garten hinaus. Doch zu den Reliquien der Mutter waren jetzt die persönlichen Habseligkeiten des Sohnes gekommen. Die bisher kahle Wand war mit Aquarellen geschmückt, mit einem Porträt von Mrs. Armadale, dem links eine Ansicht des Hauses in Somersetshire und rechts ein Bild der Yacht zur Seite hing. Unter den Büchern, in welche in verblichener Tinte in Mrs. Armadales Handschrift die Worte »Von meinem Vater« eingeschrieben standen, befanden sich andere Bücher, die in derselben Handschrift und mit schwärzerer Tinte die Inschrift »An meinen Sohn« trugen. An der Wand, auf dem Kaminsims, auf dem Tische umhergestreut standen und lagen unzählige kleine Gegenstände, von denen einige Allens früherem Leben angehörten und andere zu seinen gegenwärtigen Beschäftigungen und Unterhaltungen notwendig waren und die alle deutlich zu erkennen gaben, dass das Zimmer, das Allen in Thorpe Ambrose vorzugsweise bewohnte, gerade das war, welches Midwinter einst an sein zweites Traumgesicht gemahnt hatte. Hier, merkwürdig gleichgültig gegen das, was ihn umgab und was vor so kurzem noch den Gegenstand seiner abergläubischen Befürchtungen gebildet hatte, wartete Allens Freund ruhig auf dessen Heimkehr, und hier, was noch merkwürdiger, fielen seine Blicke auf eine Veränderung der Einrichtung, die ursprünglich durch ihn herbeigeführt worden war. Seine eigenen Lippen hatten von der Entdeckung berichtet, die er am ersten Morgen im neuen Hause gemacht. Er selbst hatte freiwillig den Sohn dazu bewogen, sich in dem Zimmer seiner Mutter wohnlich zu etablieren. Aus welchem Beweggrunde hatte er jene Worte gesprochen? Aus keinem anderen, der nicht aus den neuen Interessen und den neuen Hoffnungen natürlich entsprang, die ihn jetzt belebten. Der gänzliche Umschwung seiner Überzeugung seit dem denkwürdigen Ereignisse, das ihn Miss Gwilt gegenübergeführt hatte, war von einer Natur, die Allen zu verbergen nicht in seinem Wesen lag. Offen, wie es sein Charakter war, hatte er davon gesprochen. Das Verdienst, seinen Aberglauben überwunden zu haben, war ein Verdienst, das er sich ungern beimaß, bevor er nicht diesen Aberglauben schonungslos und von seiner schlimmsten und schwächsten Seite dargelegt hatte. Erst nachdem er rückhaltlos eingestanden, unter welchem Impulse er Allen am See verlassen, hatte er sich Glück gewünscht, dass er nunmehr den Traum in anderem Lichte betrachten konnte. Dann und nicht eher hatte er von der Erfüllung des ersten Gesichts gesprochen, wiewohl der Arzt auf der Insel Man davon gesprochen haben würde. Er hatte sich gefragt, wie der Arzt gefragt haben würde, was es Wunderbares sei, einen Teich beim Sonnenuntergange zu erblicken, wo man rings von einem wahren Netze von Teichen umgeben war, und was Erstaunliches darin liege, ein Weib am See zu sehen, wenn offene Wege zu diesem hinführten und Dörfer genug in der Umgegend lagen, wenn Boote auf dem Wasser umherfuhren und Lustpartien dahin veranstaltet wurden. Und so hatte er damit gewartet, den festeren Entschluss zu rechtfertigen, mit dem er jetzt der Zukunft entgegenblickte, bis er offenbart haben würde, was er jetzt selbst alles an Irrtümer der Vergangenheit erkannt hatte. die Interessen seines Freundes aufzugeben, das Vertrauen zu täuschen, das ihn mit der Verwalterstelle bekleidet, die von Mr. Brock in ihn gesetzten Erwartungen nicht zu erfüllen, was alles im Gedanken lag, Alan zu verlassen, das stand jetzt lebhaft vor ihm. Der krasse Widerspruch, der darin lag, dass er den Traum als die Schicksalsoffenbarung hinnahm und dann durch die Anstrengung des freien Willens diesem Schicksale zu entgehen suchte, dass er eifrig arbeitete, um sich für die Zukunft zu der Verwalterstelle geschickt zu machen und zugleich vor dem Gedanken zurückbebte, dass die Zukunft ihn noch unter Alans Dache finden könne, ward seinerseits schonungslos dargelegt. Er gestand jeden Irrtum, jede Inkonsequenz, ehe er von dem helleren und besseren Geiste in ihm zu reden, ehe er die letzte einfache Frage zu tun wagte, die alles schloss. Willst du mir in Zukunft vertrauen? Willst du die Vergangenheit vergeben und vergessen? Ein Mann, der solcher Gestalt ohne einen einzigen Rückhalt, den die Rücksicht auf sich selbst ihm eingab, sein ganzes Herz ausschütten konnte, war nicht der Mann, irgendeine geringere Verheimlichung zu vergessen, deren seine Schwäche ihn gegen seinen Freund hätte schuldig machen können. Schwer lastete es auf Midwinters Gewissen, dass er seinem Freunde eine Entdeckung verheimlicht hatte, die er ihm in Alans Interesse hätte machen sollen, die Entdeckung nämlich, die er im Zimmer seiner Mutter gemacht. Ein Zweifel hatte jedoch seine Lippen geschlossen. Der Zweifel, ob Mrs. Armadales Verhalten auf der Insel Madeira bei ihrer Heimkehr nach England geheim gehalten worden war. Sorgfältige Erkundigungen, zuerst unter der Dienerschaft, dann unter den Gutspächtern, sorgfältige Berücksichtigung der wenigen zurzeit umlaufenden Gerüchte, wie diese ihm von den wenigen noch übrigen Personen mitgeteilt wurden, die sich jener erinnerten, überzeugten ihn endlich, dass das Geheimnis in den Grenzen der Familie geblieben war. So wie er einmal zu dem Schlusse gelangt war, dass die Nachforschungen des Sohnes in keiner Weise zu Enthüllungen führen konnten, die seine Achtung für das Gedächtnis seiner Mutter zu erschüttern vermochte, zögerte Midwinter nicht länger. Er hatte Alan in das Zimmer geführt und ihm die Bücher auf den Regalen sowohl als die darin enthaltenen Inschriften gezeigt. Er hatte offen zu ihm gesagt: Mein Beweggrund, dir früher nichts hiervon zu sagen, entsprang aus meiner Furcht, ein Interesse für das Zimmer in dir zu erwecken, das ich mit Grausen als den zweiten Schauplatz meines Traumgesichts betrachtete. Verzeih mir auch dies, und dann wirst du mir alles verziehen haben. Bei Alans Liebe für das Andenken seiner Mutter konnte ein solches Bekenntnis nur einen Erfolg haben. Von Anfang an hatte ihm das kleine Zimmer gefallen wegen des angenehmen Kontrastes, welches es zu der drückenden Pracht der übrigen Zimmer von Thorpe Ambrose bot. Und jetzt, da er wusste, welche Erinnerungen sich daran knüpften, beschloss er augenblicklich, es zu seinem speziellen Wohnzimmer zu erheben. Noch am selben Tage wurden alle seine persönlichen Habseligkeiten zusammengesucht und in Midwinters Beisein und unter Midwinters Mithilfe in dem Zimmer untergebracht. Unter diesen Umständen war die kleine häusliche Veränderung vollzogen worden, und in dieser Weise hatte Midwinters Überwindung seinen Fatalismus, dadurch, dass er Alan zum täglichen Bewohner eines Zimmers gemacht hatte, das dieser sonst vielleicht nie betreten haben würde, in der Tat die Erfüllung der zweiten Vision des Traumes gefördert. Die Stunde verging ruhig, während Midwinter dasaß und auf Alans Heimkehr wartete. Er verkürzte sich die Zeit bald durch Lektüre, bald durch stilles Sinnen. Er ward jetzt von keinen widerwärtigen Sorgen, von keinen ahnungsvollen Zweifeln gequält. Der Zinstag, den er einst so sehr gefürchtet, war harmlos erschienen und harmlos verstrichen. Ein freundschaftlicheres Verhältnis zwischen Alan und seinen Pächtern hatte sich angebahnt. Mr. Bashwood hatte sich des in ihn gesetzten Vertrauens würdig gezeigt. Pedgifts Vater und Sohn hatten die gute Meinung, die ihr Klient von ihnen gefasst, in vollem Maße gerechtfertigt. Wohin Midwinter immer blickte, überall war die Aussicht hell, die Zukunft ohne Wolken. Er putzte die Lampe auf dem Tische neben ihm und sah in die Nacht hinaus. Die Stalluhr schlug 11:30, als er ans Fenster trat, und eben begann es zu regnen. Er hatte die Hand auf die Klingel gelegt, um den Diener mit einem Regenschirme nach dem Parkhäuschen zu senden, als die bekannten Schritte auf dem Wege draußen ihn davon abhielten. »Wie spät du kommst«, sagte Midwinter, als Ellen durch die offene Fenstertür hereintrat. »War Gesellschaft im Parkhäuschen?« »Nein, niemand als die Familie. Die Zeit verstrich, ohne dass man's gewahr wurde.« Er antwortete mit leiserer Stimme als gewöhnlich und seufzte, indem er sich niedersetzte. »Du scheinst in übler Stimmung zu sein«, fuhr Midwinter fort. »Was gibt's?« Ellen zögerte. »Ich mag's dir wohl sagen«, erwiderte er nach einem Augenblicke. »Es ist nichts, dessen ich mich zu schämen brauchte. Es wundert mich nur, dass du es nicht schon bemerkt hast. Wie gewöhnlich handelt es sich um ein Weib. Ich bin verliebt.« Midwinter lachte. »Ist Miss Milroy heute Abend noch reizender als sonst gewesen?«, fragte er munter. »Miss Milroy«, wiederholte Ellen, »woran denkst du? Ich bin nicht in Miss Milroy verliebt.« »In wen denn?« »In wen? Welch eine Frage! Wer kann es anders sein als Miss Gwilt?« Ein plötzliches Schweigen trat ein. Ellen saß nachlässig da mit den Händen in den Taschen und sah hinaus auf den niederströmenden Regen. Hätte er seinen Freund angesehen, wie er Miss Gwilts Namen aussprach, so würde ihn die Veränderung in Midwinters Gesicht wahrscheinlich frappiert haben. »Vermutlich bist du nicht damit einverstanden«, sagte er nach einer kleinen Pause. Keine Antwort erfolgte. »Es ist zu spät, um Einwürfe zu erheben«, fuhr Ellen fort. »Ich meine es ernstlich, wenn ich sage, dass ich in sie verliebt bin.« »Vor 14 Tagen warst du in Miss Milroy verliebt«, sagte der andere in ruhigem, gemessenen Ton. »Bah, eine bloße kleine Kurmacherei. Diesmal ist es ganz etwas anderes. Es ist mir ernst mit Miss Gwilt.« Er wandte sich um, indem er sprach. Midwinter kehrte das Gesicht ab und beugte sich über ein Buch. »Ich sehe, du bist mit der Sache nicht einverstanden«, fuhr Ellen fort. »Hast du etwa dagegen einzuwenden, dass sie bloß eine Gouvernante ist?« »Das kannst du gewiss nicht. Wärst du an meiner Stelle, der Umstand, dass sie bloß Gouvernante ist, würde dich nicht abhalten.« »Nein«, sagte Midwinter, »ich wäre unwahr, wollte ich behaupten, dass mich dies abhalten würde.« Er gab die Antwort widerstrebend und schob seinen Sessel zurück aus dem Lichte der Lampe. »Eine Gouvernante ist eine Dame, die nicht reich ist«, sagte Ellen orakelhaft, »und eine Herzogin ist eine Dame, die nicht arm ist. Das ist der ganze Unterschied, den ich zwischen ihnen einräume. Miss Gwilt ist älter als ich, das leugne ich nicht. Für wie alt hältst du sie, Midwinter? Ich sage 27. Was meinst du?« »Nichts, ich bin deiner Ansicht. Meinst du, eine Frau von 7 bis 28 Jahren sei zu alt für mich? Du würdest 7 oder 28 Jahre nicht zu alt finden, wenn du in ein Weib verliebt wärst, wie?« »Ich kann nicht sagen, dass ich sie zu alt finden würde, wenn du sie wirklich lieb hättest.« Abermals keine Antwort. »Nun«, fuhr Ellen fort, »wenn in dem Umstande, dass sie bloß Gouvernante und dazu etwas älter ist als ich, kein Hindernis liegt, was hast du dann gegen Miss Gwilt einzuwenden?« »Ich habe nichts gegen sie eingewendet.« »Ich sage nicht, dass du dies getan, aber der Gedanke scheint dir dem ungeachtet nicht zu gefallen.« Ein abermaliges Schweigen erfolgte, welches diesmal von Midwinter gebrochen ward. »Bist du deiner sicher, Ellen?«, fragte er, indem er das Gesicht wieder über das Buch neigte. »Hegst du wirklich eine ernstliche Zuneigung zu dieser Dame? Hast du bereits ernstlich daran gedacht, sie um ihre Hand zu bitten?« »Diesen Augenblick eben denke ich ernstlich daran«, sagte Ellen. »Ich kann nicht glücklich sein, kann ohne sie nicht leben, auf mein Wort. Ich vergöttere den Boden, auf dem ihr Fuß wandelt.« »Wie lange«, Midwinters Stimme bebte und er stockte, »wie lange«, wiederholte er, »hast du den Boden vergöttert, auf dem ihr Fuß wandelt?« »Länger, als du glaubst. Ich weiß, dass ich dir alle meine Geheimnisse anvertrauen darf.« »Vertraue mir nichts an.« »Unsinn! Ich will dir vertrauen. Noch eine kleine Schwierigkeit steht im Wege, deren ich nicht erwähnt habe. Es betrifft eine zarte Angelegenheit, und ich wünsche, dich zu Rate zu ziehen. Unter uns gesagt, ich habe Gelegenheit gehabt, heimlich mit Miss Gwilt zusammenzukommen.« Midwinter sprang plötzlich auf und öffnete die Tür. »Wir wollen morgen davon reden«, sagte er. »Gute Nacht.« Ellen sah sich erstaunt um. Die Tür war wieder geschlossen und er war allein im Zimmer. »Er hat mir nicht die Hand gegeben«, rief Alan verblüfft den leeren Sessel betrachtend. Als diese Worte seinen Lippen entfielen, öffnete sich die Tür und Midwinter trat wieder ein. »Wir haben uns nicht die Hand gereicht«, sagte er kurz. »Gott segne dich, Alan. Wir wollen morgen davon reden. Gute Nacht.« Alan stand allein am Fenster und sah in den herabgießenden Regen. Er hatte ein unbehagliches Gefühl, ohne die Ursache desselben zu wissen. »Midwinters Manieren werden immer seltsamer«, dachte er. »Was kann er damit sagen wollen, dass er es auf morgen verschiebt, wenn ich gerne heute Nacht mit ihm reden möchte?« Etwas ungeduldig nahm er seine Kerze und setzte den Leuchter wieder nieder, trat von neuem an das offene Fenster und sah nach der Richtung, wo das Parkhäuschen lag. »Ob sie jetzt wohl an mich denkt?« sprach er leise für sich. Sie dachte in der Tat an ihn. Soeben hatte sie ihr Schreibpult geöffnet, um an Mrs. Oldershaw zu schreiben, und soeben hatte ihre Feder die Anfangszeile geschrieben. »Beruhige dich, ich habe ihn.« Ende von Abschnitt 15, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 24. Oktober 2023.